Aber nein! Wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, dessen Lohn steht für ihn bei seinem Herrn, und sie soll keine Furcht überkommen, noch sollen sie traurig sein.